Deutschlandfunk. Freistil. Die Zukunft ist eine Erfindung der Neuzeit. Bis ins späte Mittelalter erschien das Leben als ewige Wiederholung des gleichen Kreislaufs. Man wartete auf das Weltende, das Gott herbeiführen würde. Erst nach der Entdeckung Amerikas begann ein Nachdenken über eine von Menschen zu gestaltende Zukunft. Philosophen von Thomas Morus bis Karl Marx entwarfen gesellschaftliche Utopien. Mittlerweile haben Zukunftsvisionen ihren Glanz verloren. Und angesichts von Ressourcenknappheit und Klimawandel fragen heute viele, ob die Zukunft eine bessere Zeit sein wird. Kurz vorm Jahreswechsel nun ein Blick in die Geschichte der Zukunft. Seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. Die Menschen machen sich ihre Träume von dem, wie es sein sollte und wie es nicht ist. 6, 5. Es ist nichts, aber auch gar nichts realisiert worden. 4. Natürlich gab es immer schon eine Zukunft, aber für die Zeitgenossen selbst war das keine Dimension ihres Eigendenkens. Für uns war festzustellen, dass Zukunftsvorstellungen mehr mit der Gegenwart, mit der jeweiligen Gegenwart zu tun haben, als tatsächlich mit der Zukunft. Man wollte ja gar nicht in die Zukunft, man wollte zurück in die bessere Vergangenheit. 1-0, all engine running. Liftoff, we have a liftoff. Die Geschichte der Zukunft. Vom Nachdenken über das Morgen. Ein Feature von Regina Busch und Andreas Beckmann. Zukunft. Sie ist eine Erfindung, aber sie ist auch eine Entdeckung. Welche Erwartungen haben Menschen heute an die Zukunft? Welche hatten sie in früheren Zeiten? Bis vor etwa 400 Jahren gar keine, lautet die verblüffende Antwort des Bochumer Historikers Lucian Hülscher. Die Menschen haben damals eigentlich nur sehr kurze Zeiträume überblickt und hatten dann die Vorstellung, ja, dann wird irgendwann auch das Ende der Zeiten kommen. Dann kommt der jüngste Tag, das jüngste Gericht. Das stand im Grunde genommen immer schon relativ nah bevor. Dass ich dieser Zeithorizont der Zukunft erweitert hat, ist eigentlich eine Sache, die er erst in der Neuzeit eingesetzt hat, im 17., 18. Jahrhundert. Und damals hat man dann auch begonnen, sehr langfristige Perspektiven für die zukünftige Entwicklung der Menschheit, der Gesellschaft zu entwerfen. Bis dahin schien die Zeit stillzustehen. Die Kinder traten in die Fußstapfen der Eltern und durchlebten das Gleiche wie diese. Die sich ewig wiederholende Abfolge der Jahreszeiten, die immer gleiche Routine von Saat und Ernte, die stets wiederkehrenden kirchlichen Feiertage. Das Gefühl, in einer nicht enden wollenden Gegenwart zu leben, ließ sich durch nichts erschüttern. Es gab natürlich dann am Ende der Zeiten das Versprechen, dass das Reich Gottes dort kommen würde. Aber das war eine andere mythologische Zeit, die Weltzeit des Heute umgab und die etwas vollkommen Neues bringen würde. Welches wird das Zeichen sein deiner Zukunft und der Weltende? Jesus antwortete ihnen: Seht zu, dass euch niemand verführe. Wer ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Der Herr wird seine Engel aussenden und sie werden zusammenführen, seine Auserwählten, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Matthäus, Evangelist, etwa 70 nach Christus. Dass Gott die Seinen möglichst bald erlösen möge. Auf mehr konnte selbst ein rebellischer Theologe wie Martin Luther nicht hoffen. Dass sich im Diesseits die Lebensverhältnisse grundlegend ändern würden, hat der sprachgewaltige Reformator nicht erwartet. Die Sprache ist immer ein ganz guter Indikator für Möglichkeiten, was man auch denken kann. Im Deutschen gibt es eigentlich weder eine Verbform des Futur im Mittelalter, das ist eine Erfindung der Neuzeit, dem Lateinischen nachgebildet. Im Lateinischen und Griechischen in der Tat gibt es eine Verbform des Futurs, schon in der Antike. Aber andere Sprachen verfügen über diese Form gar nicht. Das Futur brauchte niemand, solange das Zukünftige etwas Jenseitiges blieb, über das nur die Kirche Aussagen treffen durfte. Und die verkündete, Gott habe die Welt in 6 Tagen geschaffen. Da aber für ihn ein Tag wie 1000 Jahre sei, werde die Schöpfung 6000 Jahre währen. 4000 davon, so glaubten die Schriftgelehrten, waren schon vor Christi Geburt vergangen. Etwa im Jahr 2000 sei daher mit dem Ende der Zeit zu rechnen. Ausgangs des Mittelalters begann das kirchliche Weltbild zu wanken. Amerika wurde entdeckt, eine neue Welt, von der in der Bibel nichts stand. Und auf den Gipfeln der Hochgebirge fanden sich Muschelschalen, die darauf hindeuteten, dass es dort vor Zehntausenden von Jahren Ozeane gegeben hatte und die Erde wohl doch älter war als bisher gedacht. Da lag die Idee nahe, dass auch die Zeit der Menschen durchaus länger bemessen sein könnte. Warum ist's nicht gut, sein künftiges Schicksal in diesem Leben vorauszuwissen? Wenn es der Ratschluss, die Fügung, das Werk der höchsten Weisheit und Güte selbst ist, warum nicht? Diese zu wissen, so bald und ganz als möglich, sollte man glauben, kann nie schaden. Gottfried Herder, Theologe, 1797. Schon Thomas Morus hatte 1516 in seinem Buch Utopia Grundzüge einer idealen Gesellschaft beschrieben. Aber erst mit der Aufklärung begann die große Zeit der sozialen Zukunftsentwürfe, die bessere Zeiten schon im Diesseits versprachen. Von Lessing bis Rousseau, von Adam Smith bis Karl Marx verhießen dann große Denker den Sieg der Vernunft, Freiheit in der Demokratie, Wohlstand durch offene Märkte oder Gerechtigkeit im Sozialismus. Diese Zukunftseuphorie wurde bald noch gesteigert in der Kunst. Richard Wagner nannte seine innovativen Kompositionen Zukunftsmusik. In den fantastischen Romanen von Jules Verne konnte der Mensch fliegen und später, im 20. Jahrhundert bei Erich Kästner, sogar mobil telefonieren. Zu dieser Zeit kam für solche fantastischen Geschichten schon die Bezeichnung Science Fiction auf. Was heute noch wie ein Märchen klingt, kann morgen Wirklichkeit sein. Hier ist ein Märchen von übermorgen. Es gibt keine Nationalstaaten mehr. Es gibt nur noch die Menschheit und ihre Kolonien im Weltraum. Mit heute noch unvorstellbaren Geschwindigkeiten durcheilen Raumschiffe unser Milchstraßensystem. Eins dieser Raumschiffe ist die Orion. Begleiten wir die Orion und ihre Besatzung bei ihrem Patrouillendienst am Rande der Unendlichkeit. Wir zeigen in der Ausstellung Science Fiction in Deutschland, dass die Zukunftsvorstellungen immer ein Spiegelbild der jeweiligen Zeit sind, der jeweiligen Krisen, Hoffnungen, die in politischer, gesellschaftlicher oder auch wissenschaftlicher Hinsicht bestanden haben. Für Enrique Guillermont hat Science Fiction nicht viel mit Zukunft zu tun. Beim Raumschiff Orion sah man das schon daran, dass die Kommandobrücke ein damals handelsübliches Rowenta-Bügeleisen zierte, das selbstverständlich hochkomplexe Kommunikationsfunktionen erfüllte. Aber wie sonst hätte sich die Zukunft fabrizieren lassen als aus den Versatzstücken der Gegenwart? Und warum sonst sollten Menschen über die Zukunft nachdenken, wenn nicht, um die Probleme ihrer Gegenwart zu lösen? Good evening. 3 weeks ago, the American spacecraft Discovery 1. In den Ausstellungsräumen im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig werden die wichtigsten Science-Fiction-Produktionen vorgestellt, die das deutsche Publikum seit den 20er Jahren erlebt hat. Wir sind jetzt in den 1950er Jahren angekommen im Atomzeitalter. Wir haben die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki zeitlich hinter uns und diese Katastrophen spiegeln sich auch ganz deutlich in den Filmen wider. Es begann in dem Moment, dass man das idiotische Prinzip aufstellte, der Frieden könne bloß erhalten werden, indem man ihn mit Waffen verteidigte, mit Superbomben, die kein Volk einsetzen konnte, ohne Selbstmord zu begehen. So baute jeder seine Atombomben und Gegenbomben und Gegenbomben. Und eines Tages wuchsen uns die Erfindungen über den Kopf. Und ich habe mitgeholfen, sie zu bauen. Da die Menschheit ja im Begriff war, sich selbst zu vernichten, hat man da auf Hilfe von oben gehofft, von einer höheren Macht, um dieses menschliche Nicht-Miteinander auch klären zu können. Ich sehe durchaus religiöse Anklänge auch. Auch mit Titeln wie Der jüngste Tag, da hat ja ganz stark religiöse Anklänge. Oder auch bei Metropolis, das Zitat, der Turmbau von Babel, also biblische Zitate, werden ja immer wieder in der Science-Fiction-Literatur auch aufgegriffen. Es war ein Religionsersatz. Für den Filmhistoriker Rolf Giesen ist die Analyse klar. Nicht nur, weil viele Science-Fiction-Autoren sich selbst als religiös geoutet haben und einer ihrer Pioniere, Ron Hubbard, bald sogar seine eigene Kirche gründete, die Church of Scientology, sondern auch, weil das Publikum der 1950er Jahre skeptisch gegenüber Utopien geworden war und sich wieder nach Erlösungsfantasien sehnte. Aber dasselbe Publikum wollte auch ernst genommen werden in seinem Anspruch, aufgeklärt zu sein. Der christliche Gott war ja plötzlich nicht mehr so, das war irgendwie so aus dem Mittelalter, so ganz Adam und Eva ging nicht mehr. Zweifel wurden auch in der historischen Existenz von Jesus Christus geäußert. Da muss man was Neues, was Zeitgemäßeres setzen, das technologisch war. Und diesen Zweck erfüllten Leute wie Ron Hubbard und die UFO-Bewegung. Bringen sie den Tod, hieß es, oder sind das Erleuchtete aus dem All, also Weltraum-Messias. Der Messias kommt aus dem Weltraum mit dem UFO zusammen. Ihr macht das alles falsch, ihr Menschen, ihr müsst das besser machen. Wir kommen in Frieden zu Ihnen und mit den besten Absichten. Welchem Umstand verdanken wir Ihren Besuch? Wir haben durch wissenschaftliche Beobachtung festgestellt, dass man sich jetzt hier auf der Welt für die Entwicklung der Atomenergie stark einsetzt. Ja, das ist richtig. Aber bald wird die eine oder die andere Nation Weltraumschiffe mit Atomenergie bauen. Die Folge wäre eine Gefährdung des Friedens und der Sicherheit anderer Planeten. Dazu werden wir es niemals kommen lassen. Der erste Film dieser Art war Der Tag, an dem die Erde stillstand, 1951 von Robert Weiss. Und das ist fast erzählt wie das Neue Testament mit Landung, also auf die Erde kommen, Kreuzigung, Wiederauferstehung, alles taucht auf, also all das taucht auf im Science-Fiction-Gewand. Science-Fiction griff jene Ängste auf, die das Wettrüsten hervorgerufen hatte. Trotzdem, oder gerade deshalb, hält Rolf Giesen das Genre für Propaganda eines militärisch-industriellen Komplexes, den seit den 1950er Jahren auch der damalige US-Präsident Eisenhower hinter den Kulissen von Politik und Gesellschaft am Werk sah. Raumpatrouille Orion etwa, glaubt Giesen, sei ein Werbefeldzug von Raketenbauern gewesen, die einst in Peenemünde für Hitler Wunderwaffen konzipiert hatten und nach dem Zweiten Weltkrieg im Sold der US Air Force oder der NASA standen. Die Serie wurde hergestellt für das Fernsehen in den Studios der Bavaria in München-Geiselgasteig. Und der Betriebsleiter der Bavaria Studios war in Peenemünde gewesen. Er hatte immer noch Kontakte zu Werner von Braun. Von Braun gab sein Rat und auch ein besonderes Filmmaterial, mit dem spezielle Szenen gefilmt wurden. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Und dann war es 1969 abgehandelt. Alle verfolgten am Bildschirm die Mondlandung und es gab die 68er-Bewegung. Und die reflektierten die Utopie auch als Dystopie. Also die negativen Folgen, die eine falsche Politik nach sich ziehen würde. Now it's been 10,000 years, man has cried a billion tears for what he never knew. Now man's reign is through, but through eternal night, the twinkling of starlight, so very far away, maybe it's only yesterday. In the year 2525, if man is still alive, if woman can survive, they may fall. Manch einer erwartet noch etwas von der Zukunft, aber die Zahl derer, die sich fürchten, nimmt zu. Ossip K. Flechtheim, Zukunftsforscher 1987. Die Verunsicherung der Menschen in der Gesamtgesellschaft ist so groß, wie sie in der Nachkriegszeit noch niemals gewesen ist. Wie reagieren Menschen in gesellschaftlichen Umbruchphasen, wenn alte Gewissheiten plötzlich nicht mehr gelten? wenn sich in Extremsituationen moralische Maßstäbe verschieben? Mit dieser Frage hat sich der Sozialpsychologe Harald Welzer jahrelang beschäftigt. Wie aus ganz normalen Menschen Massenmörder werden, hieß eine seiner bekanntesten Studien. Sie handelte von Männern, die sich im Zweiten Weltkrieg an Massakern beteiligten, obwohl sie vorher niemals als Gewalttäter aufgefallen waren. Klimakriege nannte Welzer ein anderes Buch, denn er sieht den Klimawandel nicht nur als Naturkatastrophe. Er glaubt, dass seine absehbar verheerenden ökologischen Folgen die Menschheit in neue Kriege stürzen werden. Kriege, in denen wieder viele ihre Moralstandards vergessen könnten und in denen Grundrechte verloren gehen dürften. Schuld an dieser Entwicklung sei das westliche Kulturmodell und der damit verbundene Lebensstil, der zwar fast auf dem gesamten Globus mit Begeisterung nachgeahmt werde, der aber alles andere als zukunftsfähig sei. Unser komplettes Kulturmodell ist eigentlich ein expansives Modell. Es stellt darauf ab und verinnerlicht in jeder einzelnen Person die Vorstellung, dass Zukunft darin besteht, dass von allem immer mehr da ist und dass man tatsächlich von allem immer mehr haben kann. Aber wie lange noch? Harald Welzer meint, die Menschheit habe ihre Zukunft vielleicht schon hinter sich, habe sie quasi verbraucht oder mit den fossilen Energieträgern verpulvert. Und die Programme der Parteien, egal ob rechts oder links, liefen immer nur auf neues Wachstum hinaus und könnten deshalb keine Perspektive mehr eröffnen. Das gilt für die Perspektiven im Bereich von Umweltproblemen, von Artensterben, von der Lage der Ozeane. Das Bewusstsein ist wahnsinnig groß und es drückt sich eigentlich darin aus, das können wir auch in Umfragen sehen, dass man bis in die 1980er Jahre hinein immer die Vorstellung hatte, Zukunft wird besser als die Gegenwart. Das hat sich mittlerweile umgekehrt. Wir haben mittlerweile Umfragedaten, wo nur noch 13% der Bevölkerung der Auffassung ist, ihren Kindern wird es mal besser gehen als ihnen. Das ist ganz neu, das haben wir so noch nicht gehabt. Das Bevölkerungswachstum übersteigt unweigerlich das Wachstum der Nahrungsmittelproduktion. Das Schicksal des vorzeitigen Todes vieler wird die Menschheit deshalb immer wieder in der einen oder anderen Form ereilen. Hier liegt nicht nur eine ewige Quelle des Elends für die Menschheit, sondern eine unüberwindliche Grenze, über die hinaus keine Verbesserung möglich wäre. Thomas Malthus, Ökonom, 1798. Für Soziologen ist es nicht überraschend, dass von Zeit zu Zeit große Gruppen von Menschen oder sogar komplette Gesellschaften für ihre Zukunft schwarz sehen. Als sich im 19. Jahrhundert die Bevölkerungszahlen in Europa mehr als verdoppelten, machte sich auch unter Intellektuellen die Ansicht breit, ein Volk ohne Raum sei ein Volk ohne Zukunft. Und deshalb müsse man fremde Kontinente besiedeln und Kolonien gründen. Aus Angst vor der einen Katastrophe lief die Menschheit in eine andere und ließ sich zu monströsen Verbrechen und Kriegen hinreißen. Aber immerhin gab es noch jedes Mal die Gelegenheit, neu anzufangen. Dazu könnte es heute zu spät sein. Die Schulden müssen kommende Generationen zurückzahlen. Den Atommüll müssen kommende Generationen irgendwie verwahren. Die Erderwärmung müssen kommende Generationen hinnehmen, weil die CO2-Gase von heute Jahrzehnte wirksam bleiben. Das ist ein Bild, dass die Zukunft eine knappe Ressource ist. Wenn man in Zukunft über die Zukunft nachdenken will, sagt der Historiker Lucian Hülscher, dann muss man nicht nur davon sprechen, was man schaffen will, sondern auch davon, was man vermeiden will. Dass man nicht einfach als einen offenen Raum, in dem alles möglich ist, betrachtet, sondern dass es eine Art von Ökonomie der Zukunft geben muss, indem wir dafür sorgen müssen, dass es noch Gestaltungsspielräume gibt. Damit wir nicht nur reformierte Leben leben, in denen wir bei Strafe unseres Untergangs das tun müssen, was vorgezeichnet ist. Das ist etwas, was heute den Zukunftsbegriff sehr färbt und ihm eine weniger optimistische Bedeutung gibt. Nun auch Utopien sind realistisch. Oskar Negt, der Altmeister der kritischen Soziologie in Deutschland, Jahrgang 1934, lässt sich die Hoffnung auf eine bessere Welt nicht nehmen. Wenn ich mal so eine Kurzdefinition wagen darf, Utopie ist die Kritik des Bestehenden als das, was unerträglich ist oder unerträglich erscheint, mit dem bewussten Willen, die Verhältnisse zu verändern. Das heißt also, es ist ein Prozessbegriff, die Utopie. Die Utopien sind für mich nicht gesellschaftliche Gesamtkonstruktion nur, sondern sind eigentlich Alltagsangelegenheiten, die Traumfantasien der Menschen, wie die Welt sein soll, wie ihr Leben gestaltet sein soll. Nur wenn Menschen eine Vision von einer besseren Zukunft besitzen, entwickeln sie die Kraft, ihre alltäglichen Lebensverhältnisse zu verändern und zu verbessern. Davon ist Oskar Negt überzeugt. Und zur Begründung verweist er auf die großen Aufbrüche der Geschichte. Die parlamentarische Demokratie wurde erstritten von einem Bürgertum, das beseelt war von Ideen wie nationaler Unabhängigkeit und Selbstbestimmung. Der 8-Stunden-Tag, Sozialversicherungen und angemessene Löhne wurden von einer Arbeiterbewegung erkämpft, die an eine sozialistische Alternative zur Klassengesellschaft glaubte. Heute aber, so Negt, dominiere ein ebenso freudloses wie ermüdendes Krisenmanagement, das jegliche Fantasie ersticke. Gegenwärtig ist ja Alternativlosigkeit die eigentliche Ideologie. Und das blockiert natürlich einen gesellschaftlichen Entwicklungszusammenhang in den verschiedenen Bereichen. Ich plädiere ja dafür, dass die Menschen sich empören. Aber Empörung reicht ja nicht alleine aus. Die verfliegt. In der Haftanstalt Tegel im Norden Berlins kann einen das Gefühl beschleichen, die Erfindung der Zukunft habe noch gar nicht stattgefunden. Vor allem in Haus 5, wo die sogenannten Langstrafer sitzen, fragen sich viele Männer, ob sie überhaupt noch eine Zukunft haben. Sie leben in einem sich endlos wiederholenden Kreislauf aus morgendlichem Wecken, drei Mahlzeiten, gelegentlichem Hofgang und abendlichem Einschluss. Ich bin sogar der Meinung, ich habe hier drin viel mehr Freiheiten als draußen, weil ich muss mich um nichts kümmern, nicht? Das ist immer ganz einfach so. Und habe eine Menge Zeit, über mich nachzudenken, und das hat mir draußen immer gefehlt. Hauke beteiligt sich an einem sokratischen Gesprächskreis, den zwei Philosophen leiten, die alle 14 Tage als Besucher ins Gefängnis kommen. Die Sitzungen strukturieren sie nach einer Methode, die auf Sokrates zurückgeht. Jeder erzählt alltägliche Geschichten aus seinem Leben und gemeinsam versuchen dann alle, daraus allgemeingültige Schlussfolgerungen zu ziehen. Es ist ganz einfach. Der Sinn des Lebens ist, dem Leben einen Sinn geben. Wenn ich dem keinen Sinn gebe, dann das ist wirklich der Sinn des Lebens. Man muss selbst dem Leben Sinn geben. Nicht nur für Willi ist das eine relativ neue Einsicht, sondern historisch gesehen für die gesamte Menschheit. Vor der Entdeckung der Zukunft, als der Sinn des Lebens im Eintritt ins Himmelreich bestand, hatte niemand die Idee, eine eigene Biografie zu besitzen, etwas aus seinem Leben machen zu können und zu sollen. In einer geschlossenen Anstalt kann einem diese Vorstellung wieder fremd werden. Hauke hat vielleicht 10 Jahre ohne einen Gedanken an eine persönliche Zukunft verbracht. Ich möchte hier aus der Haft raus. Ja, damit das klar ist. Deshalb hat Zukunft gerade im Moment für mich große Bedeutung, weil ich quasi den Schritt in die Lockerung, der muss jetzt anstehen, ja, mache ich mir Gedanken darüber, um meine Zukunft zu gestalten. Und das beansprucht einen erheblichen Anteil meiner täglichen Zeit. Und der nächste Tag kann schon die ganze Geschichte umdrehen. Das musste ich auch leidvoll erfahren, so einiges Mal. Der Moment, in dem sich seine Geschichte drehte, war jenes Gewaltverbrechen, für das er zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Weil aber nach etwa 15 Jahren eine Strafvollstreckungskammer eine vorzeitige Entlassung prüfen wird, hat Hauke als Mitfünfziger eine kleine Chance auf eine Zukunft, über die nachzudenken es sich für ihn lohnt, weil er sie selbst bestimmen könnte. Willi, der vor kurzem 80 geworden ist und für den das Gericht nach Haftende Sicherungsverwahrung angeordnet hat, hat diese Hoffnung fast völlig verloren. Ich habe ein gutes Leben gehabt und bin sehr zufrieden mit meinem Leben. Bin aus einer guten Familie, habe immer gut gelebt und musiziert Freunde gehabt. Und ich betrachte das praktisch schon fast wie ein Lebensende. Auch egal, was mir jetzt passiert. Ohne jede Aussicht auf eine Zukunftsperspektive kann aber niemand leben, fügt Willi noch hinzu. Man hofft immer, ne? Ja, aus den letzten Jahren was zu machen, besser daraus zu machen. So einfach ist das. Sie wird gewiss kommen, die Zeit der Vollendung, da dem Menschen sein Verstand genügt, da er das Gute tun wird, weil es das Gute ist. Der Schwärmer wünscht diese Zukunft beschleuniget und wünscht, dass sie durch ihn beschleunigt werde. Gottfried Ephraim Lessing, Dichter, 1780. And mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times, they are a-changing. Die großen Zukunftsentwürfe entstanden oft dann, wenn nicht nur Einzelne, sondern ganze soziale Gruppen etwas Besseres aus ihrem Leben machen wollten. Meist waren es Vertreter einer jungen Generation. Meist glaubten sie, ihr Zukunftsentwurf bedeute einen epochalen Fortschritt für die gesamte Menschheit. Meist ging ihnen aber dann bei der Umsetzung der Ideen die Luft aus. Das setzt ein mit diesen großen philosophischen Zukunftsentwürfen des ausgehenden 18. Jahrhunderts. Und dann gibt es ab 1830 einen neuen politischen Aufbruch, der vor allem in Verfassungen Europas einen großen Nachklang hat, weil damals die Demokratie als die Verfassungsform der Zukunft entwickelt wird. In Zukunft werden alle Gesellschaften nur noch Demokratien sein. Doch schon zwei Dekaden später konstatiert der Historiker Lucian Hölscher einen allgemeinen Katzenjammer. Nach der gescheiterten 48er Revolution scheint die Idee der Demokratie nicht nur in Deutschland erledigt. Weil sich zudem die soziale Frage in ganz Europa immer mehr zuspitzt, rechnen nicht wenige mit einem baldigen Zusammenbruch der Gesellschaft. Utopien entwickeln jetzt allenfalls noch die Sozialisten. Aber gegen Ende des Jahrhunderts hält sich die Stimmung dann allgemein wieder auf. So um 1890, da kommt dann vielleicht die stärkste Zukunftseuphorie, die sich in alle Bereiche der Gesellschaft verbreitet. Überall werden alle Lebensbereiche auf Zukunft hin organisiert. Il futurismo è un grande movimento antifilosofico. Zwischenzeitlich steigert sich die Begeisterung geradezu in Zukunftsbesoffenheit. Im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts glauben Bürgerliche wie Sozialisten, der heraufziehende Weltkrieg werde zur Entscheidungsschlacht um die Zukunft. Die einen erwarten den endgültigen Zusammenbruch von Adel und Feudalherrschaft. Die anderen wollen bei der Gelegenheit gleich das Bürgertum und den Kapitalismus mitbeseitigen. De facto bringt der Krieg dann vor allem bis dahin unvorstellbares Grauen. Aber beide Lager wähnen sich als Gewinner. Die einen, weil tatsächlich große Monarchien stürzen. Die anderen, weil die Gründung der Sowjetunion ihnen wie der Auftakt zur Weltrevolution erscheint. So werden die 1920er Jahre zum vielleicht zukunftsfreudigsten Jahrzehnt der jüngeren Geschichte. In der Kunst können wir beobachten, wie ganz neue ästhetische Mittel entdeckt wurden, um der Zukunft ein Gesicht zu geben. Beispiel in der Architektur. Bis dahin kannte man im Grunde genommen im Historismus drei Stile, das war der klassische Stil, das war der romanische Stil und der gotische Stil. Und die hat man gemischt und das war es im Grunde genommen. Und jetzt beginnt zuerst mit dem Jugendstil und dann mit dem Bauhaus eine Art von neuer ästhetischer Sprache, die war dezidiert dafür da, der zukünftigen Architektur ein neues Gesicht zu geben. Ein zweites Beispiel, die Erfindung des modernen Designs. Es werden eine bestimmte Ästhetik, ein bestimmtes Design entwickelt, das nur dafür da ist, um dieses Produkt als modern und zukünftig gewissermaßen darzustellen. Dazu gehört also zum Beispiel die Stromlinienform. Spätestens mit dem Zweiten Weltkrieg werden auch diese Träume zerstört. Nach dessen Ende schreibt George Orwell mit 1984 die wohl berühmteste negative Utopie. Aber kaum sind die Trümmer weggeräumt, nimmt ein neuer Aufbruch in den 1960er Jahren die Vorkriegsthemen wieder auf. Von Politik und Gesellschaft über die Mode bis hin zum Geschlechterverhältnis sollen alle Lebensbereiche umgestaltet werden. Seit den 1970er Jahren verdüstern dann Massenarbeitslosigkeit, Umweltzerstörung und der Bericht des Club of Rome über die Grenzen des Wachstums die Perspektive. Zukunftseuphorie und Zukunftsdepression, das ist eine zyklische Bewegung, die etwa im Ablauf von zwei Generationen, also 60, 70 Jahren, seit dem 18. Jahrhundert sich vollzieht. Warum ist das so? Es gibt vielleicht einen Grund, wenn eine Generation einmal große Horizonte aufgemacht hat, dann kann es kaum ausbleiben, dass die nächste Generation wenigstens entdeckt, dass das zum Teil alles nicht realisierbar ist oder dass das, was so wunderbar als positiv geschildert worden ist, doch so viele Nachteile in sich einschließt, dass man eher aufpassen muss, zu viel Zukunftseuphorie walten zu lassen. Ließe sich dieses Zyklenmodell fortschreiben, dann wäre schon in wenigen Jahren mit einer neuen Euphoriewelle zu rechnen. Aber so weit will Lucian Hülscher nicht gehen. Nicht nur, weil er meint, Historiker sollten die Finger von Prognosen lassen, sondern auch, weil vieles darauf hindeutet, dass sich die großen Zukunftsentwürfe verbraucht haben könnten. Die DDR hat sich selbst als staatgewordener Zukunftsentwurf der deutschen Kommunisten verstanden. Dass sie in den Anfangsjahren alles andere als ein Paradies für Arbeiter und Bauern war, hat nicht einmal ihre Führung abgestritten. Umso mehr war sie bemüht, ihre Bevölkerung auf ein kommendes, goldenes Zeitalter zu vertrösten, wenn wichtige Fortschritte auf dem Weg zum Sozialismus geschafft sein würden. Und dass es solche Fortschritte tatsächlich gab, das versuchten die Genossen damit zu belegen, dass das sozialistische Lager beim Wettlauf im All gegenüber dem Westen lange die Nase vorn hatte. Wer das Weltall beherrscht, beherrscht auch die Erde. So war das Credo der damaligen Zeit. Wir haben eine Losung zum 1. Mai 1961 im SED-Parteiorgan Neues Deutschland gefunden. Diese Losung hieß: Im Kosmos rote Fahnen wehen, derweil die Amis baden gehen. Henrike Giermont hat im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig zahlreiche Belege dafür gesammelt, dass diese Propaganda eine Zeit lang durchaus verfing. Die Weltraumbegeisterung war in der DDR allgegenwärtig und wurde von der SED auch gefördert. Wir haben eine Küchenmaschine mit dem schönen Namen Komet, aus einem damals futuristischen Material gebaut, nämlich Plaste. Plastik oder Plaste, wie es im Osten hieß, war ja das zukunftsweisende Material der 60er Jahre, leicht, bruchfest, geschmacksneutral und wurde im Haushalt mehr und mehr eingesetzt und hat nicht umsonst diesen zukunftsweisenden, zukunftsoptimistischen Namen Komet bekommen. Am Ende waren die Amerikaner zwar vor den Sowjets auf dem Mond, aber der Begeisterung für Science Fiction tat das keinen Abbruch, auch wenn man diesen Anglizismus selbstverständlich nicht benutzen wollte. In der DDR sprach man offiziell lieber von wissenschaftlich-utopischer Fantastik. Und die wurde auch dann noch weiter betrieben, als alle ahnten, dass ein Sieg über den Westen nicht einmal mehr in den Sternen stand. 1971 hat die Filmgesellschaft DEFA, eine Arbeitsgruppe DEFA Futurum, gegründet, um Science-Fiction-Filme zu produzieren. Eindeutig kann man Parallelen ausmachen, dass auch in der Filmindustrie die Hoffnung verbunden war mit dem neuen Mann an der Spitze der DDR, mit Erich Honecker, findet eine Öffnung statt. Sehr interessant ist der Film Eolomea von 1972. Eolomea heißt übersetzt der ewige Frühling. Und man findet in diesem Film den Aufbruch einer jungen Mannschaft in eine bessere Welt. Das war ja versteckte Kritik am DDR-System. Weißt du, dieses ganze kosmische Abenteuer der Menschheit ist ein Schwachsinn. Was haben wir eigentlich davon? Ein paar tote Asteroide, die einen aus dem Schlaf hochschrecken lassen vor Langeweile? Und zu welchem Preis das alles? Nach dem Preis der Erkenntnis hat bisher noch niemand gefragt. Und die geopferten Menschen? Niemand hat sie geopfert. Sie sind freiwillig losgezogen. Zum Glück ohne dich zu fragen. Geübt in der Kunst, zwischen den Zeilen zu lesen, konnten ostdeutsche Zuschauer da durchaus Kritik an einer Parteiführung heraushören, die immer wieder hehre Ziele verkündete, die Lebensverhältnisse aber kaum zu verbessern vermochte. Viel mehr Kritik ließ die SED-Führung nicht zu. Als in den folgenden Jahren immer mehr düstere Zukunftsvisionen aus dem Westen, die vom Untergang des Planeten erzählten, auch in der DDR kursierten, argwöhnten viele Genossen, das ganze Genre sei doch wohl eine konterrevolutionäre Masche des Klassenfeinds. Die Staatssicherheit hat immer einen sehr wachsamen Blick auf die Science-Fiction-Literatur und auf die Science-Fiction-Fangemeinden geworfen. Auch Fangemeinden gab es im Osten. Der wohl bekannteste war der Stanislav Lem-Club in Dresden, der 1969 gegründet wurde. Von Anfang an aber von der Staatssicherheit überwacht wurde im Hinblick auf Westkontakte und dann 1973 auch mit dem Vorwurf antisozialistischer Tendenzen und Machenschaften wurde der Club auch eingestellt. Die Arbeit der Gruppe Deva Futurum schlief in den frühen 1980er Jahren einfach ein. Zufall oder nicht? Als seine kreativen Köpfe aufhörten, Bilder von der Zukunft zu entwerfen, hatte auch der Staat DDR bald keine Zukunft mehr. Nun ist auf der ganzen Erde nur noch die freiheitliche Demokratie als politisches Ideal übrig. Deshalb spreche ich vom Ende der Geschichte. Tausende von Jahren haben Gesellschaftsformen untereinander konkurriert. Ein Verlierer nach dem anderen musste ausscheiden, weil er an inneren Widersprüchen zerbrach. Das letzte Beispiel dafür ist der Sozialismus mit seiner Planwirtschaft gewesen. Francis Fukuyama, Politikwissenschaftler, 1992. Wenn die Utopien reihenweise gescheitert sind, waren sie dann überhaupt geeignet, Menschen in eine bessere Zukunft zu führen? Oder waren sie nicht von Anfang an rückwärtsgewandt? In der Tat kann man sagen, dass überall in der Gesellschaft man beobachten kann, wie sich gerade gesellschaftspolitische Zukunftsvorstellungen oft dadurch legitimieren, dass sie sie als eine Wiederherstellung der alten, der vormodernen Gesellschaft beschreiben. Also etwa der Sozialismus, der nicht nur den Kommunismus in die Zukunft verlegte, sondern sagte, damit wird eine vorbürgerliche Welt einer urkommunistischen Gesellschaft wiederhergestellt. Zurück in die Zukunft. Diese Vorstellung hatten Kommunisten, bei allen sonstigen Unterschieden, mit Nationalsozialisten gemein. Auch die wollten Dinge, die es noch nie gegeben hatte. Zum Beispiel die Züchtung eines neuen arischen Übermenschen, der dann aber glücklich werden sollte in einer Volksgemeinschaft, wie sie angeblich die alten Germanen gepflegt hatten. Und selbst die Zukunftsentwürfe des Bürgertums waren nach einem ähnlichen Muster gestrickt. Die französischen Revolutionäre knüpften an die demokratischen Modelle des antiken Griechenlands an. Und die USA bauten für ihr Parlament nicht von ungefähr ein Kapitol, das an die republikanischen Traditionen des alten Rom erinnern soll. In der Tat kann man feststellen, dass Altes und Neues eigentlich immer zusammenkommen. Vielleicht, wenn es nur neu wäre, würden es die Menschen nicht akzeptieren. Die Figur, dass der gute alte Zustand nur wiederhergestellt wird, ist sozialpsychologisch wahrscheinlich nicht unwichtig, damit Zukunftsvorstellungen ihre Überzeugungskraft gewinnen. Wenn es an die Umsetzung geht, bleiben die neuen Entwürfe oft im Alten stecken. Frauen besaßen in der Ersten Republik in Frankreich ebenso wenig politische Rechte wie im alten Griechenland. Und in den jungen USA hielt man sogar Sklaven. Dabei hatten doch die großen Denker der Aufklärung in Frankreich wie in Amerika, in England wie in Deutschland gerade erst die Menschen- und Bürgerrechte erklärt. Jedenfalls theoretisch. Nehmen Sie einmal die Utopie Würde. Nicht, das ist ja eine Vorstellung von der menschlichen Autonomiefähigkeit, wie sie bei Kant zu finden ist. Würde ist eigentlich das, was den Menschen von Tieren unterscheidet. Würde bedeutet ein Persönlichkeitswert, der keinen Preis hat, wie er sagt. Das ist in der Zeit von Kant noch eine Utopie. Es ist eine Vorstellung, wie die Welt sein soll, aber wie sie nicht ist. Wenn Oskar Negt für die Wiederbelebung des utopischen Denkens streitet, kommt es ihm nicht darauf an, möglichst hochtrabende Zukunftsszenarien zu konzipieren. Für ihn ist vielmehr entscheidend, die alten, uneingelösten Utopien einfach wieder aufzugreifen. Wir haben die Würde noch nicht in der Weimarer Verfassung. Da gibt es überhaupt den Begriff des Menschen nicht, sondern nur des Staatsbürgers. Und wir haben Würde jetzt als eine rechtsverbindliche Figur, die jetzt zur Realität und bindenden Kraft geworden ist. Die Unantastbarkeit der Menschenwürde ist verankert in Artikel 1 des Grundgesetzes. Aber Oskar Negt braucht nur den Katalog der Grundrechte weiter durchzugehen, um andere Versprechen zu finden, die nach seiner Auffassung nicht verwirklicht sind. Artikel 3, Absatz 2 zum Beispiel. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Oder Artikel 14, Absatz 2. Eigentum verpflichtet. Auf jeden dieser Punkte immer wieder zu pochen, so wie Kant auf das Ideal der Menschenwürde. Damit beginnt für Oskar Negt utopisches Denken. Wir müssen den großen Begriff der Krise auflösen in Krisenherde. Es sind sehr verschiedene Krisenherde. Und aus Krisenherden Handlungsfelder machen, das wäre für mich eine sinnvolle gesellschaftliche Verwendung des Überschreitenden, des utopischen Denkens. Ich bin da optimistisch, dass die gesellschaftliche Kraft der Menschen eigentlich nicht erlahmt. Es gibt genug Felder, in denen es notwendig ist, sich zu empören. Utopie ist die Wahrheit von morgen und die Wirklichkeit von übermorgen. Victor Hugo, Schriftsteller, 1862. Wir sind in einer Situation, dass wir mittlerweile seit 40 Jahren apokalyptische Kommunikation haben über den Zustand des Planeten, des Klimas und so weiter und so weiter. Nur um Perspektiven für das gute Leben aufzuzeigen, brauche ich keine negative Kommunikation, sondern ganz im Gegenteil. Eine, die sagt, gutes Leben sieht so und so aus. Mit Büchern wie dem über Klimakrieger hat Harald Welzer lange selbst mitgewirkt an einer apokalyptischen Kommunikation über die Zukunft. Lange genug, fand er 2011 und gab seinen Beamtenposten als Professor in Essen auf, um in Berlin die gemeinnützige Stiftung Futur 2 zu gründen. Mit der will er Menschen Mut machen, sich eine Zukunft ohne Wirtschaftswachstum wenigstens einmal vorzustellen und sich zu verabschieden von der Jagd nach immer mehr von allem. Er will zeigen, dass es viele Möglichkeiten gibt, bescheidener zu leben und mit den vorhandenen Ressourcen auch langfristig auszukommen und trotzdem oder gerade deshalb zufrieden zu sein. Der zweite Gedanke, der Futur 2 trägt, ist, dass das keine Konjunktivansagen sein dürfen, man müsste, man könnte, man sollte, sondern dass man einfach nur schauen muss, wer macht denn eigentlich schon in der Gegenwart das, was in Zukunft gemacht werden sollte. Also Unternehmen, die nicht wachsen, Unternehmen, die nachhaltig produzieren, Initiativen, die dafür sorgen, dass es Nachbarschaftsgärten gibt, Mikrogenossenschaften, andere Arten Energie zu produzieren, etc. etc. Und da kommt man ja aus dem Staunen nicht raus, wenn man einmal anfängt zu schauen, was gibt es in einem Land wie der Bundesrepublik für real existierende Gegenprojekte zum Bestehenden. So, und Futur 2 macht eigentlich nichts anderes, als solche Projekte zu recherchieren und darüber Geschichten zu erzählen. Wenn die modernen Gesellschaften noch eine Zukunft haben, dann wird es nach Überzeugung von Harald Welzer eine sein, die von unten wächst. In einem Zukunftsalmanach stellt Futur 2 jedes Jahr Initiativen für nachhaltiges Wirtschaften und Leben vor. Da wird von regionalen Wirtschaftskreisläufen erzählt. Von Dörfern, die sich mit erneuerbaren Energien selbst versorgen und keine fossilen Rohstoffe mehr brauchen. Oder von einer Hausfrau, die aus Rote Beete ein Öko-Reinigungsmittel entwickelt hat. Ein unendliches Spektrum von Ideen, wo man, wenn man sie liest, denkt, verflucht nochmal, warum bin ich da nicht selber drauf gekommen? Oder warum machen das nicht alle? So, I'm Gus Hahn, I'm the CTO at CAA. I'm going to talk to you a lot about stuff you've probably already heard. Als technischer Direktor des US-Geheimdienstes CIA ist Gus Hunt vielleicht nicht gerade der Mann, von dem sich viele gern die Zukunft entwerfen ließen. Aber gerade er will natürlich schon von Berufswegen wissen, was demnächst passiert. Auf einer Computermesse im März 2013 in Manhattan verkündete Gus Hunt, dass Amerikas Sicherheitsbehörden diese Herausforderung schon ziemlich gut meistern könnten. Lokale Polizeidienststellen könnten heute schon Verbrechen vorhersagen. Sie bräuchten nur den digitalen Spuren zu folgen, die Verdächtige mit ihren Handys und Tablets im Netz hinterlassen. Wenn sie die so gewonnenen Daten mit ihren Kriminalitätsstatistiken verglichen, wüssten die Beamten schon, wo es demnächst Alarm geben werde. Mag sein, dass Gus Hunt ein wenig prahlte. Er hielt seinen launigen Vortrag schließlich 2 Monate vor den Snowden-Enthüllungen über die Überwachungsmethoden der NSA. Aber er konnte viele offen zugängliche Technologien vorstellen, die längst Vorhersagen für eine nahe Zukunft ermöglichen. Google has their self-driving car. You have machines that know your needs, right? At last CES show, right? Did you ever read the article about the refrigerator? Google hat doch ein selbstfahrendes Auto entwickelt. Und es gibt diesen Kühlschrank, der registriert, wann ich die letzte Tüte Milch austrinke. Wenn die beiden Geräte vernetzt sind und ich komme abends aus meinem Büro und sage meinem selbstfahrenden Auto, bring mich nach Hause, wo fährt es hin? Zum Supermarkt, denn es weiß, ich brauche Milch. Vernetzte Maschinen wissen schon jetzt ziemlich genau über die Zukunft ihrer Nutzer Bescheid, nicht nur, wenn sie sie selbst steuern. Google etwa behauptet, Grippeepidemien besser als jede Gesundheitsbehörde vorhersehen zu können, weil Erkrankte die Suchmaschine befragen, bevor sie den Arzt konsultieren. Sie können heute schon eine App auf Smartphone laden, die Ihren Blutdruck, Ihren Blutzucker oder Ihren Herzschrittmacher kontrolliert. Und die Gesundheitsindustrie arbeitet daran, Ihren Herzschrittmacher, wenn nötig, mit einer Mail auch neu einstellen zu können. Bei wem das nicht funktioniert, dem sagt dieselbe App demnächst vielleicht den Zeitpunkt für einen Schlaganfall oder Herzinfarkt voraus. Das alte Bonmot, die Zukunft hat schon begonnen, könnte eine ganz neue Bedeutung bekommen. Im virtuellen Raum ließe sich die Zukunft schon in der Gegenwart vorwegnehmen. Die virtuelle Welt ist doch fortschrittlicher als die reale. Der Filmhistoriker Rolf Giesen kann gut verstehen, dass sich Millionen Menschen gerne im Internet tummeln. Denn im Netz kann man, etwa bei Computerspielen, Science-Fiction in einer Intensität erleben, die das Kino nie zu bieten vermochte. Oder man baut sich im Web 2.0 gleich eine ganz eigene Welt. Ich habe Raumschiffe dort, ich kann alles haben. Alles ist denkbar. Ich kann mich erheben, ich kann fliegen, ich kann tauchen, ich kann die Welt sogar retten. Ich habe keine Umweltverschmutzung. Alle Probleme sind lösbar. Natürlich ist die virtuelle Welt dadurch viel besser als die reale, in der ich arbeitslos bin, Hartz IV beziehe, keine Rentenansprüche habe und wenn ich in die U-Bahn steige, vielleicht noch was auf die Mütze bekomme von irgendwelchen betrunkenen Jugendlichen, die auch keine Hoffnung auf Zukunft haben. Rolf Giesen wundert sich manchmal ein bisschen, dass sich Science-Fiction-Filme noch kaum mit dem Leben in virtuellen Welten befasst haben. Aber dann erscheint ihm das doch ganz logisch. Es gelte einfach die alte Weisheit der Kommunikationswissenschaft, the medium is a message. Zum Internet brauche es keine Visionen und Geschichten. Denn dieses Medium sei selbst ein Zukunftsversprechen. Es befriedige allein durch seine Existenz tiefste Sehnsüchte, die noch aus Zeiten stammen, als die Menschen die Zukunft gar nicht kannten und einfach auf das Jenseits warteten. Das Virtualisieren ist ja so gut wie das ewige Leben. Disembodiment, das heißt Entkörperlichung. Und dann ist mein Geist frei und ich schwebe in diesem virtuellen Welt, solange es Strom gibt. Und ich bin nicht tot und mir geht's gut, ich brauche kein Geld. Das ist doch eigentlich wunderbar. Der Glaube, der ist da, dass ich digital mich überall zeitlos, raumlos, unbegrenzt bewegen kann. Dieser Gedanke ist sogar realistisch. Also es ist ja eigentlich nichts Falsches dran. Es ist eher an den christlichen Theorien was Falsches dran. Ewiges Leben, ich komme in den Himmel, wenn ich gut bin, komme ich. Also wer glaubt denn daran? Aber die Idee der alten Religionen, diese Idee ist ja weiter existent. Und sie ist, das ist das Erstaunliche, virtuell ansatzweise zu verwirklichen. Vielleicht kommen hier jetzt zwei Strömungen zusammen und vielleicht wird eine Symbiose daraus, deren Ausmaß wir uns gar nicht vorstellen können. Wer physisch stirbt, kann im virtuellen Raum weiter existieren und so ewig leben. Aber wenn sich die Ewigkeit in die Gegenwart holen lässt, gibt es dann überhaupt noch eine Zukunft? Auch Lucian Hülscher faszinieren solche Gedankenspiele. Aber er rechnet trotzdem damit, dass die Zukunft noch eine Zukunft hat. Allerdings eine, die ganz anders aussehen dürfte als früher. Keine große Utopie werde mehr kommen, die nach Demokratie, Marktwirtschaft oder Sozialismus ein neues goldenes Zeitalter verkünde. Der Fortschritt werde sein Tempo verlangsamen müssen und eine Richtung einschlagen, die wieder mehr an die Zeiten erinnere, in denen das Leben noch wie ein endloser Kreislauf erschien und die Geschichte der Zukunft gerade erst begann. Ich glaube, dass wir uns durchaus erinnert fühlen können an frühere Sozialformen, die mehr eine kreislaufförmige Struktur hatten. Aber das ist nicht eine wirkliche Wiederherstellung des Alten, sondern es ist eher eine Form, in der wir das Neue neu begreifen lernen, indem wir es anschlussfähig machen an etwas, was wir schon kennen. Der Kreislauf ist so eine der Formen, die sozusagen dem linearen Fortschrittsdenken entgegengesetzt sind. Und wenn man diese Philosophie des stetigen Fortschreitens aufbrechen will, dann ist diese Figur der Rückkehr zu etwas Bekanntem vielleicht zunächst einmal hilfreich. Das ist aber nicht wirklich das Gleiche. Das ist dann schon ein neues Gleichgewicht in einer vollkommen neuen Konstellation. Wo hört dort eine Wiederherstellung des Alten auf und setzen die neuen Ideen ein? Man braucht beides. Wir glauben jetzt mit unserer Arbeit der Welt und dem Vaterland ein wenig nützlich zu sein. Und gewiss wird unser Vaterland in der Weltgeschichte noch eine Zeit lang seine Rolle spielen. Aber dann? Dann kommen andere Völker an die Reihe. Amerikaner, Russen. Und dann? Dann, wenn wieder Jahrhunderte oder Jahrtausende vergangen sind, wachen vielleicht die schwarzen Völker Afrikas auf und lenken eine Weile die Weltgeschichte. Und dann? Dann mögen wieder Jahrtausende vergehen, wo die Menschen sich durch immer neue Entdeckungen und Erfindungen auf der Erde recht bequem gemacht haben. Und dann? Dann fängt die Erde allmählich an zu erkalten. Die Menschheit wird müder und müder, schwächer und schwächer. Und allmählich stirbt alles Leben auf der Erde. Und dann? Dann ist von allen Herrlichkeiten der Erde nichts übrig geblieben als eine große Wüste, ein großes Grab. Die Erde stürzt wieder in die Sonne und auf einem anderen Gestirn mag der Tanz aufs Neue beginnen. Friedrich Rittelmeier, Religionswissenschaftler, 1905. Die Geschichte der Zukunft. Vom Nachdenken über das Morgen. Von Regina Kusch und Andreas Beckmann. Es sprachen Tatja Seibt, Friedhelm Ptock, Eggehard Hoffmann und Viktor Neumann. Ton Bernd Friebel. Regie Philipp Brühl. Redaktion Klaus Pilger. Das Ganze war doch wohl nur ein böser Traum. Viel schlimmer. Das war Science Fiction. Produktion Deutschlandfunk 2013.